Danke, auch so. Steht da leider nicht drauf. Ne? Aber können Sie nicht gehen? Ja? Ja. Gut. Ja. Ja, die möchte ich gerne mitbringen. Deshalb. Nee, steht da nicht bei. Ohne Frage. Ich dachte mich auch schon. Ich habe die Einladung gekriegt und da steht nichts bei. Da steht nur dran, ich nehme teil oder. Ja, aber nicht auf dem Text. Also in den Text. Nein, nein. Ja, schönen Sonntag.